Sanfter Frühlingswind streichelt meine Haut. Ich bin so tief versunken. Gefühle werden laut. Die Sonne deckt mich zu, hält meinen Körper warm. Die große starke Erde nimmt mich in ihren Arm. Geheimnisse des Lebens wohnen in den Bäumen. Ich spüre, ich lausche. Ich bin und brauche nicht zu träumen. Das Wasser trägt den Himmel. Er erwacht im Wellenspiel. Alles ist verbunden, alles eins. Und doch unfassbar viel.